Deutschlandfunk. Das Feature. Taza. Eine kleine Stadt im nördlichen Marokko, in strategisch wichtiger Position zwischen dem Rifgebirge und dem mittleren Atlas. Die auf einem Hügel gelegene Medina wurde im 10. Jahrhundert von Berbern um ein befestigtes Kloster gebaut. Die mittelalterlichen Gassen von Taza entführen in eine unbekannte Welt. In der Altstadt gibt es keine aufdringlichen Händler oder Restaurants, die Touristen ködern. Hier und da eine Imbissbude, an der Einheimische etwas kaufen und mit nach Hause nehmen oder vor Ort verzehren. Jemand tippt mir auf die Schulter. Es ist ein alter Mann in einer fein bestickten, leicht zerschlissenen Djellaba. Er lächelt. Sind Sie von Deutschland? Woher kommen Sie? Bis die Araber klein beigeben. Europas vergessener Krieg im Maghreb. Ein Feature von Gerrit von Leitner. Ich bin überrascht. Oft werde ich für eine Französin gehalten, weil ich mich in Marokko in der alten Kolonialsprache verständigen kann. Und manchmal für eine Irin wegen meiner roten Haare, die allerdings, wie in Marokko üblich, mit Henna gefärbt sind. Ich bin Abdou, Herborist und mache ich auch von alten Reiben viele Sachen. Der alte Mann hat vor Jahren eine Zeit lang in der Schweiz gearbeitet. Kommen Sie mit mir in das Museum, ich zeige Ihnen etwas auf marokkanische Kultur. Jetzt gehe ich ein bisschen spazieren und komme morgen. So Sie wollen. Sie sind frei, so wie ein Flügel. Der Alte kichert und deutet in die Richtung, in der die Schulkinder verschwunden sind. Es sei sehr interessant im Museum für eine Deutsche. Wir sind Berber, keine Araber, sagt der Alte zum Abschied. Ohne uns wäre Marokko nie unabhängig geworden. Am nächsten Morgen stehe ich vor dem Museum des Widerstands und der Befreiungsarmee, einem eher unscheinbaren Bau. Der Museumsdirektor Omar Zeldiki ist ein redegewandter, europäisch gekleideter Mann. Er führt mich zu vergilbten Schautafeln. Flugzeuge sind dort zu sehen, die offenbar ein einzelnes Gehöft bombardieren. An der gegenüberliegenden Wand das Porträt eines Mannes mit durchdringendem Blick. Er trägt Turban und Kaftan. La Revolution des Rifs coïncide avec l'ère d'un grand chef. Die Revolution im Riff ist mit dem Ansehen eines großen politischen und militärischen Anführers verbunden. Politik und Militär, qui s'appelle Abdelkrim Khattabi. Abdelkrim Khattabi. Dieser Mann habe es mit den Großmächten Europas aufgenommen, den Aufstand gegen den Kolonialismus gewagt und für die Freiheit seines Volkes gekämpft. Ein Vorbild für Che Guevara und Ho Chi Minh. Ich habe von Abdelkrim noch nie gehört. Er hat den Krieg gegen die Spanier und die Franzosen angeführt. Sie haben ihre Kräfte gegen Abdelkrim vereinigt, um die Revolution im Rif zu ersticken. Zum ersten Mal wurden chemische Waffen vom Flugzeug aus und gegen Zivilisten eingesetzt. D'après mes lectures personnelles et mes connaissances modestes, nach meinen persönlichen Studien und bescheidenen Kenntnissen waren es die Deutschen, die den Spaniern geholfen haben, eine Giftgasfabrik aufzubauen. In Melilla, in Barcelona und in Madrid, eben an mehreren Orten. Wann sollte das gewesen sein? Es begann 1923, nur 4 Jahre nach eurem großen Krieg, lautet die Antwort, die mich sprachlos lässt. Zurück in Deutschland recherchiere ich die Geschichte des Riffs in zeitgenössischer Literatur, historischen Abhandlungen und Archiven. Tatsächlich stoße ich in deutschen Militärarchiven auf Dokumente über den chemischen Krieg in Marokko. Sie bestätigen die zentrale Rolle der deutschen Unterstützung in einem verdrängten Kolonialkrieg. Der Maghreb ist spätestens seit Ende des 19. Jahrhunderts Zankapfel zwischen den europäischen Mächten, vor allem wegen reicher Eisenerz- und Phosphatvorkommen. Die Gebrüder Mannesmann haben sich Schürfrechte gesichert. Doch Franzosen und Spanier sind schneller. Teilen mit britischer Hilfe das heutige Marokko in zwei Protektorate auf. Ein schwacher Sultan kooperiert. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges ist Deutschland erst einmal ausgebotet. Die Briten ziehen ihre Profite aus dem Handel. Dass den Europäern ein Moslem, noch dazu ein Angehöriger der als primitiv geltenden Stämme der Rif-Kabilen, die Stirn bietet, kommt unerwartet. Abdel Krim hatte zunächst als Redakteur der Zeitung Telegrama del Rif in Melilla gearbeitet, war Funktionär der spanischen Administration im Büro für eingeborenen Angelegenheiten und wurde Richter in Spanisch-Marokko. Mit seiner beredten Kritik an der Besatzung wird er schnell Kristallisationspunkt für einen antikolonialen Aufstand. Jeder will Vorteile aus unserem Land ziehen. Das ist die Politik, die uns Demokratie lehren will. Sie bauen Straßen, um unsere Bodenschätze möglichst schnell abtransportieren zu können und sie für ihren Fortschritt zu verwenden. Das erste Kräftemessen? 3000 Guerillakämpfer gegen eine ganze spanische Armee endet unerwartet. Bei Anual entkommen 1921 von 20.000 Spaniern angeblich nur 1.500. Ihr General Silvestre begeht mit seinem gesamten Stab Selbstmord, als er glaubt, von allen Seiten eingeschlossen zu sein. Der selbst überraschte Sieger Abdel Krim wird unverhofft zum Führer einer muslimischen Rif-Republik, die 6 Jahre Bestand hat. In Europa ruft das Angst und Schrecken hervor. Die Befürchtung, der Funke des islamischen Nationalismus könne von Marokko auf Ägypten überspringen und danach die gesamte arabische Halbinsel erfassen, ist groß. Marschall Hubert Léautey, Frankreichs Statthalter in Marokko, kabelt nach Paris. Die Freiheitsbewegung im Rif ist die größte Bedrohung für die Zivilisation und den Frieden des Westens. Spaniens König Alfonso XIII. Reagiert hart. Lassen wir eitle humanitäre Überlegungen beiseite. Man muss den Feind ausrotten, als wäre er die böseste Bestie. Mit welchen Methoden man den aufständischen Ziegenhirten beikommen will, geht aus einem Telegramm des spanischen Hochkommissars Damaso Berenguer Fusté an den Kriegsminister hervor. Ich stand dem Einsatz von erstickenden Gasen gegen Indigene immer abweisend gegenüber. Aber nach dem, was sie getan haben und aufgrund ihres trügerischen und falschen Verhaltens, habe ich es mit wahrem Vergnügen anwenden lassen. Wie die Dokumente belegen, nimmt das spanische Militär schon kurz nach der Niederlage von Anual über die deutsch-spanische Bankengruppe Kochertaler, Ullmann, Levin Verhandlungen mit Dr. Hugo Stolzenberg auf. Der deutsche Wissenschaftler hatte im Ersten Weltkrieg als Assistent im Gaspionierregiment von Fritz Haber im belgischen Ypern die Chlorgashähne aufgedreht und damit im April 1915 den chemischen Krieg an der Westfront eröffnet. Als erste Versuchskaninchen wurden Soldaten der französischen Kolonialarmee aus Afrika und für die Engländer kämpfende Kanadier von der Chlorgaswolke vergiftet. Nun soll Stolzenberg den Bau einer Produktionsstätte für Phosgengas und Lost betreuen, das auch als Senfgas oder Gelbkreuz, kurz Gelb, bekannt war. In Melilla werden dann Bomben erstmalig für den Luftkrieg und zum Einsatz gegen die Zivilbevölkerung im Rif befüllt. Am 10. Dezember 1923 notiert Stolzenberg über ein geheimes Treffen in der spanischen Botschaft in Berlin in sein Tagebuch. Anwesend: der spanische Militärattaché Porras, der Chef des Truppenamts der Reichswehr, Generalmajor Otto Hasse. Colonel P. wünscht alle möglichen Mengen Gelb. Ich sage zu und schlage Malaga vor als Bestimmungsort. Kosten pro Tonne 25.000. Die Lieferungen blieben auch Frankreich und England nicht verborgen. De facto tolerieren die Siegermächte damit die Wiederaufnahme der Giftgasentwicklung, die den Deutschen im Versailler Vertrag verboten wurde. Für den rifstämmigen Historiker Farid Ouald Mohand ist die Verbrüderung der Erbfeinde kurz nach Ende des Weltkrieges weniger verwunderlich. Nous quieren un pays démocratique in el sur de del mundo. Sie wollen kein demokratisches Land im Süden der Welt. Una fábrica de armas químicas en Melilla. In Melilla wurde eine Giftgasfabrik gebaut mit deutschen Spezialisten, die den Spaniern halfen, die chemischen Waffen für den Rifkrieg vorzubereiten. Es gab amerikanische Piloten, spanische und französische Flugzeuge. Deutschland lieferte Chemiewaffen und das Know-how, weil die Deutschen im Ersten Weltkrieg ja Erfahrungen gesammelt hatten. Der Krieg dauert 6 Jahre. Auf spanischer Seite macht sich vor allem ein junger Leutnant namens Francisco Franco durch unerbittliche Härte einen Namen. Am Ende gewinnt die Allianz des Nordens. Abdel Krim notiert: Die Spanier wollten uns ausrotten. Von der ägärischen Grenze bis nach Tetuan haben sie die Menschen, die Tiere, die Flüsse und unsere Felder mit Giftgas verseucht. Wir wollten nur unsere Freiheit. Eine zweite Reise, ein Versuch in historischer Archäologie. Welche Spuren finden sich von Abdel Krim im heutigen Marokko? Wie präsent ist der versuchte Völkermord? Im deutschen Fernsehen die Bilder von verzweifelten Afrikanern. Sie versuchen, den Zaun nach Europa zu überwinden, verstecken sich in den Wäldern um Melilla, ertrinken im Mittelmeer. Gürtel von Sicherheitszonen, die in den letzten Jahren mit Hilfe der EU gespenstisch gewachsen sind. Diesmal will ich über die steile Küste des mittleren Riffgebirges bei Alusima nach Marokko einreisen. Die unregelmäßige Fährverbindung wird überwiegend von Marokkanern, die auf der anderen Seite des Mittelmeers arbeiten, für ihren Heimaturlaub benutzt. Die moderne Stadt, von steil abfallenden Riffbergen umrahmt, liegt hoch auf den Felsen, an einer halbmondförmigen Bucht. Linker Hand, gen Osten, sticht unter den verstreuten Felseninseln vor der Küste von Ajdir besonders eine hervor, die von weiß getünchten Mauern gekrönt ist. Die Insel? Da leben die Spanier und bewachen die Küste. Damit die Afrikaner nicht nach Europa fliehen? Ja, darum. Der alte Mann in Ajdir sitzt in einer wärmenden Decke eingewickelt in einem rohverputzten, halbfertigen Neubau. Er hat 7 Kinder. Die Töchter sind in Spanien verheiratet. Mein Leben? Was soll ich dir von meinem Leben erzählen? Mein Leben ist arm sein. Wovon ich lebe? Landwirtschaft? Nein, nein. Ich war in der Armee. Die Regulares Cinco unter Franco. Soldat unter General Franco. Ich bin Soldat, weiter nichts. Aus dem Hinterzimmer ruft Melus, der jüngere Sohn, empört die Namen Franco und Hitler. Abdel Krim hat viel für dieses Land gekämpft. Abdel Krim gegen Franco und Franco gegen Abdel Krim. Ich nicht. Ich halte zu niemandem. Ich bin gegen Franco. Gegen Spanien. Was hat Spanien hier rumzuschießen? Gab es hier in Ajdir jemanden, der gegen Franco gekämpft hat? Abdel Krim. Melus kommt aus dem Hinterzimmer. Er hat sich umgezogen und trägt stolz das Porträt von Abdel Krim auf der Brust. Abdel Krim el-Khattabi. Danach kam Franco und Hitler. Die Atombombe. Hier in Ajdir, Anwar und vielen anderen Orten gab es chemische Bomben. Viele Menschen sind gestorben. Hände hoch und das war's dann. Ich bin mit Tariq El-Idrisi verabredet, der 2008 mit dem spanischen Journalisten Javier Rada die letzten Augenzeugen des Riff-Massakers befragt hat. Gemeinsam haben sie einen Dokumentarfilm gedreht, Arash Veneno, Gift. Tariq lebt jetzt in Rabat, aber seine Wurzeln sind hier. Y esta es la playa. Dies ist der Strand der Stämme von Eid Uriagel. Von hier bis nach Süden, hoch in die Berge, um die ganze Bucht herum. Da ganz hinten ist das Land meines Vaters und hier das Land der Familie meiner Mutter. Es ist einer der größten Stämme Afrikas. Sie leben nicht nur in Marokko. Ein sehr rebellischer Stamm. Sie haben mit Abdel Krim die französischen und die spanischen Kolonisatoren gestoppt. Mein Standpunkt ist, auch wenn ich weiß, dass viele nicht mit mir einverstanden sind, dass die Riffbewohner vom 14. bis zum 19. Jahrhundert hier Piraterie betrieben haben. An der ganzen Küste von Nordmarokko, im Riff bis nach Algerien. Europäische Könige hatten sich im 14., 15. Jahrhundert beim Sultan über Piraten beklagt, die ihre Handelsschiffe ausraubten. Die Riffbewohner betrieben Piraterie, auch um sich zu wehren, um sich zu verteidigen, denn viele vorbeifahrende Schiffe plünderten ihr Land. Es gab Konflikte, weil der Sultan keine Macht über dieses Gebiet hatte, das anarchisch und relativ selbstständig war. Er unterschrieb eine Vereinbarung mit Europäern, dass Europa den Schiffsverkehr in Nordmarokko kontrollieren sollte, damit die Riffbewohner die Schiffe nicht weiter belästigen. Also richtete Spanien sich hier ein. So entstanden, mit Genehmigung des fernen Sultans, kleine spanische und portugiesische Protektorate zur Küstensicherung. Dies ist die Politik der Europäischen Union. Marokko ist ein bisschen die Schutzpolizei der Grenze im Süden Europas geworden. Marokko lässt sich das gut von Europa bezahlen, die Emigranten aus Afrika in Marokko zurückzuhalten. Wir verabreden, dass Tariq den Schlüssel für das Haus seines Urgroßvaters besorgt. Ich bin überrascht, wie eng Tariqs familiäre Beziehungen zum König der Guerilla waren. Wir sind hier in dem Haus, also auf dem Grundstück, das wir von meinem Urgroßvater mütterlicherseits geerbt haben. Er war einer der Minister von Abdelkrim. Ali Mohammedi war sein Name. Er kümmerte sich um den Sold der Soldaten und auch um das Waffenlager. Er war einer von denen, die bis zum Ende gekämpft haben. Später war er in Tanga im Gefängnis. Mein Urgroßvater verwaltete das Geld, das er für die Revolte verwenden wollte, um die antikoloniale Bewegung wieder aufzubauen. In Tanga haben sie ihn getötet. Er ließ meine Urgroßmutter, die schwanger war, zurück. Der letzte Wunsch meiner Großmutter, die noch lebt, ist ein Foto von ihrem Vater. Nach Untersuchungen des deutschen Journalisten Rudibert Kunz und des Militärhistorikers Rolf-Dieter Müller wurden 1925-26 in nur 2 Jahren insgesamt 10.000 Lostbomben über dem Riff abgeworfen. Der deutsche Konsul in Tetuan notierte: Die Rebellenorte werden so lange mit Gasbomben belegt, bis die Araber klein beigeben. Diese Strategie dürfte sicher Erfolg haben, wenn die öffentliche Weltmeinung sich gegen das furchtbare Vernichtungswerk nicht auflehnen wird. In geheimer Mission waren auch 2 deutsche Offiziere am Abwurf der Bomben beteiligt. Hauptmann Ulrich Grauert und Leutnant Hans Jeschonek sollten mit Genehmigung der Regierung in Madrid Erfahrungen im Gaskampf aus der Luft sammeln. Jeschonek machte später in Hitlers Wehrmacht als Chef des Generalstabs der Luftwaffe Karriere. Grauert wurde Generaloberst und Kommandeur des 1. Fliegerkorps. Als besonders erfolgreiche Strategie erwies sich, an sonnigen, warmen und windstillen Markttagen den Zug zu bombardieren, um die Zahl ziviler Opfer zu maximieren. Senfgas macht blind, greift die Atemwege an und führt zu einem qualvollen Erstickungstod. Und es gelangt ins Grundwasser und entwickelt eine Langzeitwirkung. Über das Ergebnis äußerte sich der Chemiefabrikant Stolzenberg noch 1938 mit großer Zufriedenheit. Im Marokkokrieg brachte die Lostbombe vom Flugzeuge ein schnelles Kriegsende durch Verseuchung der Dörfer, die oasenartig im ariden Fels- und Berggelände versprengt liegen. Es gab jedoch auch Solidarität in der sogenannten Ersten Welt. Alice Hamilton, nordamerikanisches Mitglied der Internationalen Frauenliga und der Gesundheitskommission des Völkerbundes, prangerte die chemische Kriegsführung an. Einige heute lebende Vertreter der nordischen Rasse befürworten es, die nicht-nordische Bevölkerung der Erde auf diese primitive Art zu reduzieren. Aber die Mehrheit lehnt diese Lösung ab und zieht es vor, an der Überbevölkerung zu leiden, bis ein vernünftigerer Umgang miteinander gefunden ist. Der US-Reporter Vincent Sheehan berichtete auch in französischen, deutschen und österreichischen Zeitungen über die Vorgänge im Riff. Er erwähnt, dass die von Francos Legionären als wilde betrachteten Aufständischen vereinzelt Hilfe von unerwarteter Seite bekamen. So durch den Deutschen Josef Klemms aus Düsseldorf, alias Kait El-Hasch Aleman. Er war aus der französischen Fremdenlegion geflohen und arbeitete für Abdel Krim als Fotograf und Übersetzer und verfasste Aufrufe zur Desertation. Militärisch jedoch blieben die Berber auf sich gestellt. Eine sowjetische Militärzeitschrift höhnte 1925: Es geht um nichts Geringeres, als dass das zivilisierte Europa seinen fernen Brüdern in Afrika die neuesten Gaben der Zivilisation, humane Kampfstoffe, darreicht. Ein Dutzend mit Tränengas und anderen Kampfstoffen gefüllte Geschosse lassen die Wilden auf der Stelle erkennen, wie wertvoll und wünschenswert es ist, unter der Obhut weißer Kulturträger zu sein. So wenig wie es verlässliche Angaben über die Zahl der Opfer gibt, so wenig sind die Spätfolgen erforscht. Stolzenberg hatte nicht nur den Gaskrieg aus der Luft perfektioniert, er entwickelte auch Apparaturen zur Einleitung von Lost ins öffentliche Wassernetz. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz setzte 1929 einen Preis von 10.000 Goldfranken dafür aus, ein einfach zu handhabendes Messgerät zu entwickeln, um das Gift aufzuspüren. Die Suche blieb erfolglos. Auch der marokkanische Staat zeigte später wenig Interesse an einer Untersuchung. Zu groß schien die Gefahr, dass damit auch das eigene brutale Vorgehen gegen die Riffstämme nach der Unabhängigkeit zur Sprache kommen könnte. Und so rätseln die Experten noch heute über die Ursachen für unfruchtbare Landstriche und hohe Krebsraten. Fast 80% der Erwachsenen und 50% der Kinder, die auf der Krebsstation am Avicenna-Spital in der marokkanischen Hauptstadt Rabat behandelt werden, stammen aus der dünn besiedelten Region des Riff. Aziz Benazouz von der Vereinigung zur Verteidigung der Giftgasopfer im Riff: Bis heute weiß keiner, ob das daran liegt, dass unsere Heimat noch immer verseucht ist, oder ob das Gas genetische Mutationen auslöst, wie einzelne wissenschaftliche Untersuchungen in Rabat bestätigt haben. 2002 sollte tatsächlich ein internationales Kolloquium über den Giftgaseinsatz und seine Spätfolgen stattfinden, zu dem internationale Spezialisten nach Alhucema im mittleren Riffgebirge geladen waren. Das Kolloquium wurde von der marokkanischen Zentralregierung verboten. Deutsch vergast, marokkanisch vergessen, kommentierte lakonisch eine Zeitung. Tariq El-Idrissi und Javier Rada freundeten sich an und beschlossen, einen Dokumentarfilm über den Riffkrieg zu drehen. Ich wusste gar nichts. Ich hatte nie gelesen oder gehört, dass Spanien als eine der ersten Weltmächte Chemiewaffen gegen die Zivilbevölkerung eingesetzt hatte. Es kam in der offiziellen Geschichtsschreibung nicht vor. Und Tariq hatte davon wie von einer Legende erfahren. Nichts Offizielles. Außerdem bin ich Spanier und Tariq stammt aus dem Riff. Wir vertreten also die beiden Parteien, die an dem Streit beteiligt waren. Vor allem war uns bewusst, dass die wenigen Überlebenden, Menschen, die von der Bombardierung direkt betroffen waren, schon sehr alt und nahe am Tod sein mussten. Wir erzählen uns die Geschichte im Riff durch mündliche Überlieferung. Das Wort vom Vater zum Sohn, vom Großvater zum Enkel, von der Großmutter zur Mutter. Weil der Rifeño nicht schreibt, gibt es keine schriftliche Überlieferung. Die Geschichte, die sie uns in der Schule beibringen, ist eine ganz andere. Sie berücksichtigt gar nicht unsere Lebensform. Und in den spanischen, französischen oder englischen Büchern findet man auch nicht viel über die Riffbevölkerung. Ein Ausschnitt aus dem Film Arash, Veneno, Gift. Dort stand meine Mutter. Sie hat das Flugzeug gesehen und wendete sich zum Schutzraum, den wir unter unserem Haus hatten. Aber sie haben auf sie gezielt. Ich wurde kurz darauf geboren. Sie hustete und meine Schwestern erblindeten und husteten, bis sie starben. Was würde passieren, wenn du sie mit der Hand berührst? Die Hand verbrennt. Die Haut geht ab, sie wird aufgefressen. Wir hatten einen Brunnen und meine Mutter hatte uns verboten, ihn zu betreten, weil das Wasser dich zerfressen würde. Mein Bruder hat vom Brunnen getrunken und fiel wie vom Blitzschlag getroffen um. Er ist beim Wassertrinken gestorben. Und die Herden? Die Tiere erblindeten. Der Gestank drang ins Haus ein, in die Wände, die Erde, alles. Es klebte im ganzen Haus. Sie nannten es Gift. Ich kenne es. Und die Erde und die Pflanzen? Die Erde ist unfruchtbar. Wir haben dort einen Kaktus gepflanzt. Nichts. Er ist verfault. Wir haben Mandelbäume gepflanzt. Nichts. Verfault. Seit damals ist hier nichts gewachsen. Egal, jetzt scheint es aufzuhören. Einer meiner Brüder hat sein ganzes Haar verloren. Sie nannten ihn den Kahlkopf. Er hatte nicht ein Haar, wie hier im Gesicht. Das Gift hat es ihm geraubt. Er war noch sehr jung. Diese Chemikalie stank und war gelb. Ich kenne sie. Auf Amazir heißt sie El Arash. Nur wenige konnten noch Zeugnis ablegen. Aber die Dokumentation Arash Veneno aus dem Jahr 2008 zeigte Wirkung. In Marokko, aber auch in Spanien. Sogar Reparationszahlungen standen unter Spaniens sozialistischer Regierung von Ex-Premier Zapatero kurz zur Debatte, wurden aber verworfen. Jorge Fernández Díaz von der konservativen Partido Popular erklärte damals: Als spanischer Abgeordneter bin ich nicht bereit anzuerkennen, dass wir uns für Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor 80 Jahren entschuldigen müssen. Wenn wir vom Riffkrieg sprechen, wissen einige nicht, ob wir vom Ritz-Hotel reden. Ich glaube, dass vor der Entschuldigung die Anerkennung der Geschehnisse im Riff passieren müsste. Die Entschuldigung allein verpflichtet zu nichts. Die Politik ist ein schmutziges Spiel, immer sehr egoistisch. Es geht um das Schuldbekenntnis und die Finanzierung von Untersuchungen zum Krebs in der chemisch verseuchten Region. Es geht um die Vergabe von Stipendien an Studenten, die sich allmählich dafür interessieren. Ich bin auf dem Weg in die Universitätsstadt Tetuan, die ehemalige Hauptstadt des spanischen Protektorats, um auch hier etwas über den Riffkrieg zu erfahren. Plötzlich entsteht im Bus ein erbittertes Handgemenge und Geschrei. In Tagist, einer Hochburg der Beni Uriagel, will ein sehr alter Mann einsteigen und ohne Fahrkarte in sein 50 Kilometer entferntes Dorf fahren. Das ist mein Bus. Wie soll ich sonst zu meinem Hof kommen? Ich habe kein Geld, beharrt er. Der Alte entwickelt Bärenkräfte, weil der Kontrolleur ihn aus dem Bus zerren will, was nicht gelingt. Schließlich wird der Streit dadurch beigelegt, dass Mitreisende und auch der Kontrolleur Geld zusammenlegen, damit der hagere Mann zu seinem Haus gelangt. Ich meine, die kämpferische Mentalität der Riffbevölkerung zu spüren und bin so beeindruckt von dem Zwischenfall, dass ich Samira, die aus Tagist stammt, und ihrem Freund Bilal davon erzähle, als wir uns in Tetuan treffen. Beide schreiben hier ihre Lizenziatsarbeit über den Riffkrieg. Ich habe dieses Thema gewählt, weil ich aus dem Riff stamme. Daher mein großes Interesse. Und meine Eltern haben mich sehr zum Recherchieren ermutigt in Tagist. Im Huerga-Tal zwischen dem französischen und dem spanischen Protektorat begann nach 3 Jahren der Erfolge gegen die Spanier der Zwei-Fronten-Krieg gegen die Kriminellen, die Abdel-Kriminellen. Die Franzosen wollten die Felder im Huerga-Tal nicht mit Abdel-Krims Leuten teilen, obwohl im spanischen Protektorat der Boden vergiftet war und die noch lebende Bevölkerung hungerte. Das Senfgas haftete auf den Nahrungsmitteln. Wurden diese verzehrt, führte das zu Geschwüren an den Verdauungsorganen und oft zu einem qualvollen Tod. Wir fragen uns, warum Deutschland das Marokko angetan hat. Wir waren keine Feinde. Stolzenberg nahm die spanische Nationalität ein, um so vor dem Versailler Vertrag geschützt zu sein. Er hat die Gase in Melilla hergestellt. Vor allem das Kontaktgift Lost. Frankreich und Spanien müssten das Riff respektieren. Man muss schlussfolgern, dass Deutschland hauptverantwortlich für diesen Krieg ist. Ohne Deutschlands Hilfe hätten Frankreich und Spanien nichts machen können. Mein kleines Hotel Afrika in Tetuan liegt am Rand der Medina, der Altstadt, nahe dem Königspalast. Einer von vielen Palästen, die hier über das ganze Land verteilt sind. Bei königlichen Besuchen wird der Schlossplatz weiträumig abgesperrt. So ist das Hotel heute nur durch größere Umwege zu erreichen. Nureddin, der Besitzer, stammt aus der Gegend von Ajdir und ist überrascht von der Deutschen, die sich für den chemischen Krieg in seiner Heimat interessiert. Dieses Thema ist definitiv tabu. Und wegen ihrer Unwissenheit beachten die Menschen die chemische Verseuchung nicht. Aber ihr Deutschen, die Spanier oder der marokkanische Staat, wenigstens die marokkanische Verwaltung, müssten darauf reagieren. Dies war ein zweiter Weltkrieg, 18 Jahre vor dem eigentlichen Zweiten Weltkrieg. Aufgrund der Beteiligung der Deutschen mit der Luftwaffe oder den chemischen Waffen, den Franzosen, den Spaniern, der Verrat der Engländer, die Abdelkrim keine Waffen gegen die Spanier geliefert haben. Siehst du, es gibt noch viele Probleme wegen des Gases. Ich weiß nicht, warum Marokko keine Nachforschungen darüber anstellen will. Es ist ein Geheimnis geblieben. Nach dem Einsatz der chemischen Waffen unterstand die verseuchte Zone militärisch den Spaniern. Und die Spanier haben kein Interesse daran, ihre dreckige Geschichte zu enthüllen. Und Marokko, denke ich, hatte politische Interessen für das Verschweigen, weil die Verwaltung bereits französisch war. Es ist der Tag nach den Terroranschlägen in Brüssel. Ich sitze im Café und lese einen Artikel von Dominic Johnson, dem langjährigen Afrika-Experten der Taz. Die Pariser und Brüsseler Attentäter sind sämtlich nordafrikanischer Herkunft. Ihre Eltern und Großeltern sind Überlebende der Kolonialkriege. Man spricht viel über die Radikalisierung dieser Jugendlichen in Syrien, aber wenig über ihre mögliche familiäre Prägung. Kein marokkanischer oder algerischer Rentner in Frankreich oder Belgien heißt den islamistischen Terror der Gegenwart gut. Aber der Staat, dem dieser Terror gilt, war früher ihr Feind. Marokkos Riff war in den 1920er Jahren Schauplatz eines französisch-spanischen Krieges gegen eine Unabhängigkeitsbewegung, der mindestens so brutal war wie später der in Algerien. Frankreichs Vorgehen in Algerien war einfach und brutal. Zivilisten sind legitimes Kriegsziel, außer wenn sie ausdrücklich die Kolonialmacht unterstützen. Johnson hat seinem Artikel den Titel gegeben »Kinder des weißen Terrors«. Er fährt fort: Wenn die Enkel der Überlebenden der Kolonialkriege den Staat, in dem sie aufwachsen, nicht als den ihren begreifen, liegt es nicht daran, dass Islamisten sie einer Gehirnwäsche unterzogen haben. Sie werden für islamistische Propaganda überhaupt erst empfänglich, weil sie sich in Europa vaterlandslos fühlen. Das liegt am Unvermögen der einstigen Kolonialmächte, die eigenen Verbrechen und deren Opfer anzuerkennen. Kann das sein? Die Barbarei des islamistischen Terrors, gewiss nicht nur, aber auch ein zeitverschobenes Echo auf die Zurichtung des arabischen Raums im Namen westlicher Zivilisation? Ist es Zufall, dass der Hass in dem Moment so virulent wird, wo die postkolonialen autoritären Regime im Maghreb und Mittleren Osten die Deutungshoheit über die Geschichte verlieren? Es scheint so, dass die aufbrechenden Erinnerungen, mit denen ich mich in Marokko so vehement konfrontiert sehe, zumindest innenpolitische Sprengkraft entwickeln könnten, eben weil sie ein Jahrhundert unterdrückt oder zugunsten des marokkanischen Königshauses umgebogen wurden. Der spanische Journalist Javier Rada, der mit Tarek El Idrissi den Dokumentarfilm über die chemische Verseuchung der Rif-Republik produziert hat, präzisiert, wie schwer es ist, Abdelkrim im monarchischen System Marokkos ins Geschichtsbild einzupassen. Das Problem in Marokko ist, wie lässt sich Abdelkrim integrieren? Als ein Modell in der modernen Geschichte? Er wollte im Norden von Marokko, im Rif, einen Staat, eine unabhängige Republik erschaffen, mit einer eigenen nationalen Identität. Es sind vor allem Berber, Amasir, und keine Araber. Mit Abdelkrim beginnen die antikolonialen, nationalen Unabhängigkeitsbewegungen. Sie beginnen mit einer mächtigen Organisation, die als Modell für andere aufständische Gruppen gewirkt hat. Ich glaube, dass nach dem Ersten Weltkrieg in einem Europa, das sich selbst als zivilisiert bezeichnet, festgelegt wurde, welche Völker als zivilisiert gelten sollten und welche nicht. Ich fahre zurück nach Agadir. Möchte von Frauen aus dem Stamm der Beni Uriagel erfahren, wie ihre Mütter und Großmütter die Angst um kranke, behinderte Neugeborene erlebt haben. Es ist nicht einfach, ins Gespräch zu kommen, ohne dass Männer ihre Aussagen unterbrechen. Auf dem vertrockneten Feld über dem Meer gelingt eine kurze Unterhaltung mit einer Mutter und ihrer Tochter. Ich weiß nicht viel über Abdelkrim, nur dass er viele Jahre hier war, in der Zone von Agadir. Meine Urgroßmutter hat ihn und seine Familie gekannt. Schade, dass er in Kairo gestorben ist. In dieser Region grassiert der Krebs. Aber es ist mein Geheimnis. Es ist ein Secreto de mí. Plötzlich taucht ein Auto mit zwei Vertretern der Zentralregierung auf dem Feldweg auf. Man will mein Mikrofon beschlagnahmen. Kaid Ahmed stellt sich vor als Repräsentant der marokkanischen Staatsmacht. Sie kommen aus Deutschland und erlauben sich einfach hier Interviews zu machen. Warum? Madame. Madame, wir begrüßen Sie mit der Frage, was Sie hier machen. Haben Sie eine Genehmigung? Wie kommen Sie hierher? Kaid Ahmed erweist sich als gut informiert. Über tödliche Gase, den jungen Befehlshaber Francisco Franco und die Kollaboration der Deutschen. Le roi d'Espagne, Alfonso XIII, il a... Alfonso XIII. Hat die Gase gegen die Riffbewohner benutzt. Deutschland hat die Gase an Spanien geliefert, weil es mit Franco verbündet war. Und Franco hat sie über Marokko abgeworfen. Sehr gefährliche Gase. Die Gase sind tödlich. Das Gasdepot befindet sich in Nador, in einer großen Garage zwischen Nador und Melilla. Ich gebe dir diese Information. Franco hat diese Gase gegen die Marokkaner benutzt. Gegen die Riffbevölkerung. Warum insistieren Sie? Wir sind alle Marokkaner. Morgen müsse ich die Regierung um eine Erlaubnis ersuchen und dort werde man mir richtige Historiker vermitteln. Meine Interviews mit ungebildeten Bauern würden nur vergangenes Leid aufwirbeln. Soyez le bienvenu dans les limites du droit. Wir heißen Sie willkommen, wenn Sie unsere Gesetze einhalten. Im Forum des Femmes, im modernen Alusima, treffe ich die Schwestern Nadia und Sora, die Teil eines Frauennetzwerkes sind, das seit bald 20 Jahren zum Beispiel vergewaltigten Frauen hilft. Sie lassen sich nicht bevormunden, reden mit wem sie wollen und verlangen keine Aufnahmegenehmigung. Auch bei ihnen ist das Trauma trotz aller Verdrängung nach zwei Generationen präsent. Meine Mutter hat erzählt, dass Bomben vom Himmel gefallen sind. Tauenbomben, die sofort töteten. Aber auch Missbildungen bei Neugeborenen hervorriefen und kleine Kinder zu Invaliden machten. Das sind meine Kindheitserinnerungen. Mutter erzählte auch, dass in vielen Familien zwei, drei, vier Personen gestorben sind. Und viele Kinder haben damals ihre Eltern verloren. Also der antikoloniale Widerstand sollte ausgelöscht werden. Die Menschen erstickten. Sie konnten nicht mehr atmen und starben. Der Großvater habe viele alleinstehende Kinder eingesammelt und sie in seinem großen Haus wohnen lassen. Die Tante Ermut habe immer wieder erzählt, wie die Frauen das Gras für die Tiere, aber auch Waffen auf dem Rücken transportierten. Nachts liefen sie bis nach Tagist und Eid Uriagel. Das war ihre Rolle, die Waffen zu transportieren. Ihr Mann hatte mit Abdel Krim gekämpft und ist im Krieg gefallen. Die Tante hat erzählt, dass sie eigenhändig einen spanischen Soldaten getötet hat. In der Nähe von Eid Qamra ist sie ihm begegnet, als sie Waffen transportiert hat. Er war mit dem Flugzeug abgestürzt und war verletzt. Aber er war ein Feind vom Riff, von Abdel Krim, sagte die Tante. Wie konnte meine Tante so hart sein, einen verletzten Soldaten zu töten? Nein, ich musste ihn töten, weil ich die Waffe auf meinem Rücken transportierte und er seine Vorgesetzten informiert hätte. Sie hat es mit Steinen getan, die sie gegen den Felsen schleuderte. Die Sicherheitspolizei, Funktionäre des Innenministeriums, steht draußen. Ich verlasse das Haus und stelle mich ihnen auf der Straße als Archäologin vor. Im Rathaus habe man mir das Frauenforum empfohlen, um ältere Frauen kennenzulernen und ihnen von meiner Biografie der Clara Immerwahr zu erzählen. Eine mutige und kluge Frau, eine der ersten Chemikerinnen in Deutschland. Im Ersten Weltkrieg hat sie sich mit der Dienstwaffe ihres Mannes erschossen, weil sie den Krieg mit Chemiewaffen, den Missbrauch der Wissenschaft, nicht ertragen konnte. Vielleicht würde das die Frauen hier interessieren oder gar trösten. Es gibt hier kein Rathaus. Die Zentralregierung hat das Sagen, nicht die Provinz. Meine Weigerung, in das Polizeiauto zu steigen, hat am Ende Erfolg. Nadja und Sora umarmen mich erleichtert, als ich zurückkomme, und bedanken sich, dass ich ihnen zugehört habe. Merci à vous, c'est de s'intéresser à la question. Abdel Krim, der in den Bergen Marokkos den Berberaufstand führte, eine Revolte gegen das selbsternannte Zentrum der Zivilisation, das gerade einen Ersten Weltkrieg aus Ermattung beendet hatte, ergab sich schließlich den Franzosen. Er wurde nach Réunion im Indischen Ozean deportiert und ging später nach Ägypten. Ho Chi Minh und Mao Zedong studierten seine Guerillataktik. Che Guevara besuchte ihn im Kairoer Exil. Abdel Krim erlebte noch den Zweiten Weltkrieg und den blutigen Kampf um die Unabhängigkeit Algeriens mit über 400.000 Toten. Er starb 1963, ohne das Riff wiederzusehen. Ich bin überzeugt, wenn wir die Zeit gehabt hätten, dann wären wir eine große Nation freier Menschen geworden. Unser Kampf hat die Riff-Bevölkerung mit Stolz erfüllt, mit Hoffnung und Selbstvertrauen. Das kann keine Niederlage auslöschen. Diesen Krieg hat uns das Ausland aufgezwungen. Wir wurden besiegt, aber ihr auch. Bis die Araber klein beigeben. Europas vergessener Krieg im Maghreb. Ein Feature von Gerrit von Leitner. Es sprachen Inka Friedrich, Vincent Redetzky, Lisa Hrdiner, Michael Rotschopf, Justus Carrière, Nina Weniger und Andreas Pietschmann. Originaltonaufnahme Hans-Günther Tischer. Technische Realisation Jonas Bergler. Regieassistenz Dirk Leiers. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Thomas Nachtigall. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Deutschlandfunk 2017.